nach Broken Rules ist For Shortcut to the Top. Grund genug für Julian neben mir und mich, uns über die jüngsten Geschehnisse auszutauschen. Und da ich dich im letzten Satz schon begrüßt habe, brauche ich dich gar nicht mehr groß vorzustellen. Hallo Julian. Andere Seite, hier bin ich, David. Hallo. Da bist du. Das ist ja doof, früher warst du da. Jetzt, das muss ich mir ja, ich weiß, jetzt bist du aber nicht gespiegelt. Zumindest hierfür ist das ja nicht ist verkehrt. Schlecht. Ich kann nicht gut spiegeln. Die Kamera. Nee, alles ja. Gut. Jetzt wird, ja, nee, jetzt nicht mehr. Ja, also für alle Leute, die jetzt schon verwirrt sind, weil sie uns nur als Audio hören, das ist ein Live-Podcast, den wir gerade auf Twitch machen. Und ja, theoretisch kann man uns halt auch dabei sehen und genau, also alles ein bisschen interaktiv, theoretisch zumindest. Kommt ein bisschen drauf an, wie aktiv der Chat ist, ne? Aber ja, wir haben zumindest schon mal der Hermes Hater, der das Internet grüßt. So, jetzt aber zurück zu meiner Frage. Ich habe gar keine Frage. Hallo Julian, das war hallo, meine David. Aussage. Ja, freue mich, hier zu sein. Wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Es ist ein bisschen warm geworden letzte Stunde. Wir haben ja schon ein bisschen was hier gemacht. Ansonsten war es heute auch schon warm. Ich glaube aber nicht so warm, wie es nächsten Monat in Oberhausen sein wird. Nein, wie nächsten Monat wird es heiß in Oberhausen. Ja, ganz gut, ne? Soweit, so gut. Langen Tag gehabt, aber was man nicht alles für unsere Fans macht. Naja. So, Broken Rules ist hinter uns. Wir haben auch den Shotgun Vlog gesehen. Also yes. Der kam für uns gestern raus. Wir nehmen nämlich Donnerstag, 24. Juli, abends auf. Genau, sind damit, glaube ich, noch relativ zeitnah dran, hoffe ich. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen so ein ganz klein bisschen chronologisch ausnahmsweise mal durch die Show. Es wird wahrscheinlich dann eh wieder wild. Hatten, wenn wir uns reinstürzen ins Fight Forever Match in der Pre-Show, Marius Al-Ani gegen Bobby Ganz. Ja, Marius Al-Ani hat am Ende gewonnen, aber die große Story war eigentlich so ein bisschen, dass das Knie von Bobby Ganz halt im entscheidenden Moment zur Seite geknickt ist. Ja, man hat ihn dann irgendwie im Shotgun-Video direkt für nächsten Monat wieder angekündigt. Das habe ich dann nicht so hundertprozentig verstanden. Ja, weiß ich nicht. Kann man ja dann vielleicht in 2 Wochen machen, aber ich hätte dann trotzdem nochmal irgendwie so eine kleine medizinische Geschichte draus gemacht, oder? Ja, fand ich auch ein bisschen sehr verwirrend. Zum einen fand ich es dadurch, dass das Match, also ja, bei so Titelmatches weiß man ja bei der WXW nicht immer, was da so passiert oder vielleicht sogar wechselt. Jetzt ja, gerade European Championship, genau, also bei den beiden hätte ich es jetzt auch nicht ausgeschlossen. Ja. Richtig, aber dadurch, dass es halt in der Pre-Show, also im Fight Forever war, war eigentlich schon fast sicher, oder war ich mir fast sicher, zu 99,9%, dass der Titel bei Marius Al-Ani bleiben wird. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, aber der wird erstmal einen Run haben. Das mit der Verletzung von Bobby Ganz habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum der so eine Heft, also ne, so ein bisschen Verletzungszellen ist ja immer mal wieder drin in allen Matches. Aber das wirkt ja schon fast so wie ja Auszeit, um mal ein bisschen zu recovern. Hab auch gedacht, den schreiben jetzt 3 Monate aus der Show oder so. Ja. So hat sich's angefühlt, definitiv. Und jetzt ist er direkt schon für nächsten Monat bestätigt im Match gegen Kid Bandit und wird höchstwahrscheinlich dann nämlich an auch im Shortcut mit drin stehen. Ja, also war nichts mit Auszeit. Deswegen. Ich fand es ein bisschen übertrieben gesellt, ehrlicherweise. Aber Match war okay. Ja, es ist dann halt irgendwie so ein schwaches Finale, weil man jetzt so ein bisschen erzählt hat, dass Al-Ani halt nur gewonnen hat, weil Bobby Ganz halt am Knie verletzt ist. Und es steht auch gerade im Chat, so, ich habe immer noch keine Ahnung, was man mit Al-Ani vorhat. Ich weiß nicht, ob man, ne, man kann es ja ein bisschen so, es gibt ja diese Match-Stories, jemand, gerade bei technischen Wrestlern, die sie ja beide nur mal ein Stück weit sind, man fokussiert sich irgendwie auf den Körperteil und bearbeitet das und jemand fängt halt einen an zu humpeln oder hat Kopfschmerzen oder Rückenprobleme oder was auch immer. Es gibt ja, ich brauche jetzt ja nicht anatomisch den ganzen menschlichen Körper durchgehen. Aber ich weiß nicht, es stärkt Al-Ani irgendwie, finde ich, nicht dieser Sieg so. Also klar kann man sich sagen, wir halten jetzt nochmal eine Geschichte irgendwie ein bisschen offen. Ja, Al-Ani hat aber jetzt ja auch ein Match gegen einen internationalen ja, Wrestler, der jetzt eingeflogen kommt, gegen LJ Cleary. Bobby Ganz gegen Kid Bandit. Bobby Ganz ist übrigens jemand, den man anscheinend wirklich eigentlich gegen jede Dame stellt, die da mal eingeflogen kommt. Also ich glaube, das haben ja auch schon viele Leute auch bei uns im Interview gesagt, dass Bobby Ganz wirklich jemand ist, der im Ring einfach wahnsinnig zuverlässig und sicher ist. So, ich glaube, ein Grund, warum er dann auch ja immer wieder diese Matches bekommt, aber das nur am Rande nochmal zurückzukommen, ist für mich bringt dieser Sieg Al-Ani halt überhaupt nichts. Und ja, wie es auch im Chat gesagt wurde, keine Ahnung, was so die Story jetzt rund um Al-Ani ist, außer dass er halt irgendwie sagt, ja, ich bin ein krasser Typ. Ja, das bringt Al-Ani nichts, würde ich auch auf das Match gegen Soraya bei Drive of Champions so nochmal bestätigen. Er hat den Titel gegen Meta damals gewonnen. Im Mai. Ja, vor 3 Monaten, glaube ich, ja, auch. Zwei. Ziemlich genau, ja. Zwei sogar. Okay. Zwei. Ja, und die beiden Titelverteidigungen, die jetzt ausgestrahlt wurden, es gab wohl, sehe ich gerade. Ne, das war kein Titelmatch. Dann gab es jetzt 2 Titelverteidigungen. Die haben ihm beide nichts gebracht. Also die sind wirklich einfach mehr zum Verwalten gerade da, um alle Arnie in den Shows zu halten, um den Titel in den Shows zu halten. Aber du baust ja weder eine Story mit irgendwem auf, noch irgendwie besondere Relevanz, weder für Al-Ani noch für den Titel. Ich weiß nicht, ob man da einfach gar keine Pläne hat. Das wirkt auf mich im Moment definitiv so. Ja, generell hätte ich jetzt nicht das Gefühl, wenn der Titel nicht in den Shows wäre, würde mir was fehlen. Also man hat jetzt hier irgendwie 2 Midcard-Titel. Gut, der eine glänzt jetzt auch ein bisschen durch Abwesenheit, aber... Gut, der andere ist ja auch nicht wirklich anwesend. Der war jetzt nur in der Pre-Show, ne? Also... Ist richtig, ja. Also was ich eigentlich sagen wollte, so, wenn es jetzt auch nur einen gäbe, welcher auch immer, es würde mich jetzt nicht stören, wenn es einen weniger gäbe. Also, weil, ne, also zumindest um den Shotgun-Titel treten irgendwie interessante Leute, sage ich jetzt einfach mal an, ein Stück weit. Aber ob das Ding, was da jetzt, ne, ob Al-Ani gegen LG Clear um die European Championship geht oder einfach nur ein Singles-Match wäre, das würde für mich jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied machen. Also generell der European Championship-Gürtel bisher... Ja, sehr belanglos irgendwie. Ich fände es tatsächlich cooler, wenn er schon European Title heißt, dass man da wirklich so ein bisschen diesen europäischen Fly-In-Titel draus macht. Ne? So das Match, ja, gegen Soya passt, gegen Bobby Guns, naja, gut, okay, ist dann quasi Deutschland gegen Deutschland. Aber wenn jetzt mit LJ Cleary, ich glaube, der kommt aus Irland, genau. Wenn du da so einen Iren mit dran packst, wenn du dann, weiß ich nicht, Ungarn so ein paar Vertreter, gibt es ja auch immer mal wieder Franzosen mit rein, alles international. Ich fände es halt wahnsinnig cool. Entschuldige, ich bin jetzt 4 Mal ins Wort gekommen, weil ich dachte, dann lass ich dich jetzt mal. Ich fände es halt wahnsinnig cool, wenn so ein Titel dann einfach auch mit auf Reisen geht. Weißt du, jetzt ist das der Unified-Titel, aber eigentlich finde ich gerade sowas wie European-Title wäre halt auch cool, um irgendwie so ein paar Partnerschaften mit anderen Ligen. Oder weißt du, es kann ja für die WXW auch nur von Interesse sein. Weiß ich nicht, wenn man mal zu ICW geht, nach Schottland oder OTT, was weiß ich, RevPro oder sonst irgendwas. Und da geht es auf einmal um den WXW European Gürtel. Weiß ich nicht, mal einfach mal Michael Oku. Warum nicht? Gib dir den Titel mit. Lass ihn damit mal auftreten. Ich weiß nicht, ob es gerade realistisch ist, welche Rolle er bei GWF hat. Ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ne? Aber ist jetzt zumindest jemand, der ja auch regelmäßig da war. Oder Aigle Blanc, als man die Chance jetzt noch hatte, den einfach mal mit nach Frankreich zu geben, wie du halt gesagt hast. So, ja, also sowas finde ich halt wahnsinnig interessant, weil dann kann der den da auch verlieren und dann kommt auf einmal jemand, den man vielleicht noch nicht mal gesehen hat, der kommt dann, oh, guck mal, da kommt einer, der hat den WXW-Titel gewonnen, der kommt jetzt zum ersten Mal, das finde ich aber vielleicht auch mal ganz interessant. Gibt genug Ideen, wie man es spannender darstellen könnte, als man es bis jetzt gemacht hat. Ja, wäre definitiv eine coole Idee, wie man, wie du gerade schon sagtest, neue Leute auch mal in die Shows zu bringen und halt auch direkt eine Relevanz mit drin zu haben. Das ist halt nicht, genau, ist, okay, ich feiere mein Debüt, niemand weiß, wer ich bin, weil ich quasi noch nie hier war, ja, sondern du hast halt direkt, ne, durch den Titel jemanden mehr oder weniger etabliert, sag ich mal. Und das macht den Titel auch spannender, finde ich. Das war halt damals cool mit Dami Exo, fand ich. Also da ist Ava Everett mit der Women's Championship damals noch ja in die USA gegangen, hat den dann bei MLW verloren, glaube ich. Zumindest an Dami Exo, die war damals für MLW aktiv und die kam dann halt nach Deutschland mit dem Titel. Da gab es dann halt auch schon zwei Videos vorher oder 3, man wusste schon, okay, da kommt jetzt jemand, der hat einen WXW-Gürtel und so, hat für mich sehr viel mehr Impact gehabt, als da kommt jetzt eine Frau, die einfach mal aus Amerika einfliegen wird. Ja, das ist auch so ein bisschen dieses Gesamtbild jetzt auch bei Shortcut wieder, ne? Super viele Fly-Ins, wir haben schon so ein bisschen am Rand drüber gesprochen, um das Match, von das Shortcut-Match mit den 30 Leuten halt voll zu bekommen, holst du ja von überall wieder Leute rein. Das wäre ein perfekter Anlass, gib einem den Titel mit, ja, oder bringen jemanden mit dem Titel dann zurück. Das, genau, hätte man zur Vorbereitung oder jetzt zur Nachbereitung, kann man es ja immer noch machen. Ja, vielleicht gewinnt ja auch LJ Cleary. Andersrum muss man natürlich sagen, was machst du dann mit Al-Ani? Also irgendwie muss der ja eigentlich, wenn du den wirklich relevant halten willst, sollte er zumindest noch so 1, 2, 3 Titelverteidigungen haben, bevor der Titel wieder wechselt. Oder zumindest bis zum Festival im September. Ja, das wäre so ein Wendepunkt, sag ich mal, wo man dann wirklich sagt, okay, das läuft vielleicht nicht in die Richtung, wie wir es vorgestellt haben. Wo man dann sagt, okay, wir ziehen jetzt hier die Reißleine, planen was anderes, Titel geht dahin, Al-Ani kriegt, weiß ich nicht, eine Fehde mit Tischer meinetwegen oder eine Fehde mit Metehan. Metehan, ja, würde sich auch anbieten, wo ist der eigentlich? Ja. Nicht da gewesen. Nicht da gewesen, ne? Bei GWF. Ah, gut, das kann sein. nee, aber das wäre vielleicht tatsächlich nochmal so ein könnte so ein Wendepunkt werden. Hm. Aber wie gesagt, der European-Title an sich ein interessanter Titel, mit dem man viel machen könnte, allein schon vom Konzept her oder vom Namen her, muss halt nur das Konzept eben angepasst werden. Ja, wie gesagt, der hat ja jetzt noch nicht so viele Titelträger, aber bisher waren es alles WXW-Leute. Also Eric LeBlanc, Mike D und ich glaube jetzt mit Alani den dritten, aber vergesse ich jetzt einen. Nee, das ist der dritte. Eric LeBlanc, der erste, Mike DiVecchio, der zweite, der hat nur verletzungsbedingt abgegeben und dann wurde er zwischen mit Hahn. Ah ja, vakant war der dritte. Genau. Stimmt. Der hat ja jeden Titel schon gehabt. Wahnsinn, jeden der Mann. Ja. Na gut. Ja, das war auf jeden Fall in der Pre-Show ganz schön viel eigentlich, was man da schon zu reden hat. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir gehen einfach mal weiter in die Main-Show. Da eröffneten wir, etwas überraschend für mich, das hätte ich auf einem anderen Platz irgendwie erwartet, mit dem Bodybag-Match, also Leichensack-Match, wenn man so möchte. Joseph Fenech Jr. gegen Anil Marik. Wie sage ich das? Ein wahnsinnig nicht gutes Match. Knapp 10 Minuten. Joseph Fenech Jr. hat am Ende gewonnen, so auch nach einer DDT, also auch irgendwie so wenig. Ich weiß auch nicht. So manchmal hast du ja bei den 2K-Spielen oder so, da ist irgendwie so ein stinknormaler Move, auf einmal ist das Match vorbei. Und irgendwie hatte ich da auch das Gefühl. Das hatte für mich in dem Moment nicht so den. Irgendwie war ich nicht in der Position zu denken, ach, jetzt ist das Match schon vorbei. Vor allem, wenn man halt bedenkt, was das dann für Auswirkungen hatte. Oder siehst du das anders? Nee, das, also die Beschreibung tue ich mir ähnlich schwer, wie ich das Match beschreiben würde. Es hat irgendwie nicht so wirklich Fahrt aufgenommen, fand ich einfach. Nee. Und ich fand auch die Involvierung von Vorwerk viel zu wenig für das, was auf dem Spiel stand. Also der ist ja wirklich nur einmal ganz am Ende kurz reingehechtet, hat geguckt, hat hier Joseph Fenech Jr. gesagt, ja, komm doch, komm her. Ja. Er ist halt wieder rausgekrabbelt und lässt seinen Jungen da quasi so verlieren. Man hatte das Gefühl, den Spot haben sie halt auch nur gemacht, um erzählen zu können, dass er ja auch den im Stich gelassen hat. Also es war ja auch irgendwie komplett unorganisch in dem Moment. Also irgendwie so, wir müssen den Spot jetzt machen, also machen wir den jetzt. So normal war der ja immer aktiv, stand dann auf einmal auf dem Apron, sprang wieder runter und so. Ja, man kann jetzt natürlich irgendwie im Nachhinein erklären, dass er selber den Glauben an seine Gruppe vielleicht verloren hat und deswegen auch nicht mehr so involviert war oder so, aber es wirkte insgesamt schon ganz schön, im Englischen würde man jetzt sagen, underwhelming. Wie sagt man das denn im Deutschen? Was ist denn das? Unterwältigend. Unterwältigend, ja, meinetwegen. Ja. Ja, so würde ich das Match tatsächlich auch zusammenfassen. Ich fand's, also wie gesagt, ich bin nicht reingekommen in das Match. Das war irgendwie, es hat nie Fahrt aufgenommen, das hat immer dasselbe Pace gehabt. Und dann, wie du schon sagtest, irgendwann ist es vorbei gewesen nach dieser, ich glaube, Hangman's DDT vom Seil. Ja. Ja, ist dann recht zügig vorbei gewesen. Ja, vor allem beide. Der Anil Marik zeigt eine DDT, macht den Sack halb zu und 2,5 Minuten später oder was, zeigt Joseph Fenech Jr. eine Hangman-DDT und dann ist Match vorbei. Und du denkst, okay, das war's so. Also für das, was da eigentlich auch in Geschichte drin war und so, ja, weiß ich nicht, war das irgendwie unterwältigend, ist da wirklich ein gutes Wort. Ist da auch kein würdiges Finale für diese gesamte High-Performer-Limited-Sache. Nee. Das, was nach dem Match schon eben noch kam. Wollte ich gerade sagen, das sollten wir dann vielleicht auch kurz erklären, denn Joseph Fenech Jr. ist auch ein Name, den man richtig schön vor sich her nuscheln kann. Ne? Joseph Fenech Jr. hat Anil Marik dann nämlich im Leichensack genommen und in einen draußen stehenden Transporter verladen. Man sah dann, eigentlich sah man, wie Joseph Fenech Jr. Richtung Fahrerkabine ging. Dachte ich auch, ja. Er stand dann aber 30 Sekunden später wieder auf der Rampe, denn wir sahen zunächst Robin Christopher Vorwerk, der seinen Golfhandschuh in den Ring gelegt hatte, so wie halt Wrestler ihre Schuhe im Ring stehen lassen nach dem letzten Match. Dann kam aber noch Fenech Jr. raus und hat sich dann nochmal ein wenig Vorwerk gewidmet. Was aber klar ist, die Gruppierung ist zumindest vorerst Geschichte. Und Julian, ich glaube, so schnell werden wir Vorwerk dann wahrscheinlich auch nicht wiedersehen, weil der wird ja jetzt nicht ganz schnell in anderer Rolle, außer er ist jetzt halt im Ring vielleicht so weit, dass er als aktiver Wrestler in den Ring steckt, aber der wird ja jetzt erstmal Minimum ein paar Monate raus sein, oder? Da würde ich auch von ausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht im Bereich Kommentatoren eine festere Rolle einnimmt. Das macht er, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich auch sehr, sehr solide, sehr gut sogar. Ja. Würde Matty Massi auch gut tun, ne? Wenn er nicht mal alles alleine kommentieren müsste in so Shows dann, ja. Genau. Ich denke auch. Ja, nee, das wäre auf jeden Fall ein Gewinn für die Show insgesamt. Ja, für die Gruppierung ist es dann wohl erstmal. Mal gucken, ob es da vielleicht irgendwann ein Comeback gibt. Das kann immer passieren. Ich bin tatsächlich inzwischen auch warm geworden mit der Gruppierung. Ist jetzt leider, naja. Zu Aber ich muss spät. sagen, nicht seit der Show jetzt, sondern schon ein bisschen Okay. länger gefällt mir das sehr gut. Die ganze Arbeit von Vorwerk, also wie es gerade Daredevil im Chat schon sagt, Vorwerk am Mike werde ich vermissen. Er hat natürlich seine Catchphrases, ne, die er immer wieder wiederholt, aber insgesamt ist er ein sehr, sehr gutes Sprachrohr. Und das ist eine Rolle, die ihm wirklich gut passt. Ja, wir haben ja auch immer noch Tihani. Also wer weiß, ob er vielleicht dann einfach als Manager von Tihani erstmal weiter fungiert. Aber da muss man eh gucken, was man mit dem vorhat, wann der überhaupt wiederkommt und wie man den dann irgendwie in Storylines bekommt. Ist halt die Frage, ob man Tihani dann überhaupt als Heel noch beibehalten möchte. Aber ich glaube, das ist ja eh Zukunftsmusik, da wir ja nicht gesichert wissen, wann er überhaupt wieder zurückkehrt. Das stimmt, das ist ja alles noch, steht ja alles noch in den Sternen. Aber, Ja. ja, ohne es viel zu versprechen, vielleicht, also, ne, nicht Shortcut, ja, wobei vielleicht auch Shortcut. Ja, wer weiß, ist ja immer ein Oder guter Festival ist Moment. ja auch ein schöner Moment zurückzukehren, wer weiß. Ja, also trainieren tut er auf jeden Fall wieder, zumindest so im Gym und so. So viel kann man schon verraten, was das dann aber heißt, gerade so Gelenke und so. Ich glaube, wir haben es auch schon mal im Podcast gesagt, muss man immer ein bisschen sehr vorsichtig sein, weil sich so Sachen ja sonst verschlimmern, wieder auftreten und so weiter. Wieder auftreten tat auch unser spanisches Wunderkind. So sah ja auch eins der letzten Male dann wahrscheinlich ja auch einen WWE-Vertrag Vorletztes unterschrieben. Mal dann, ne? Wahrscheinlich, wenn sie ihn bei. Ist er angekündigt für. Ich glaube, er ist nicht angekündigt fürs Shortcut, ne? Aber Bisher noch nicht, ne. vielleicht tritt er da auf. Andersrum, wenn man weiß, dass er geht, dann wüsste ich nicht, warum man ihn dann ausgerechnet nur fürs Shortcut bringen sollte. Aber vielleicht kriegt er auch noch sein Abschiedsmatch in Anführungsstrichen. Ich meine, so lang war er jetzt auch nicht da, dass man ihm jetzt unbedingt Tschüss sagen müsste. Hasta luego. Oder was auch immer. Verlor auf jeden Fall gegen Axel Tischer. Da ist mir wieder aufgefallen, der wirklich hervorragend ist in seiner Arbeit als Heel. Ja? Also wieso sei er dann verletzt war und er so ganz besorgt so dann im Stand und dachte, boah, sorry, reicht ihm dann die Hand zur Seite, schlägt ein und der tritt ihm halt wieder genau vor dieses Knie. Also das fand ich schon hervorragend. Da muss man auch sagen, also ich habe sie auf Englisch gesehen. Da ist Matt DiMassi auch einfach wirklich, wirklich gut, wie er seine Abneigung und dieses Unverständnis über diese Aktion von Tischer dann rüberbringt. Das hat ja wirklich nochmal einen großen Mehrwert gehabt. Aber ja, Tischer in seiner Rolle einfach wahnsinnig gut. Das Match auch gut. Also 16 Minuten, das kam mir überhaupt nicht so lang vor. Also, wenn du mich gefragt hättest, ob das Match oder das Bodybag-Match länger war, hätte ich es dir gar nicht sagen können. Was einfach daran lag, dass ich Tischer gegen Saya um ein Vielfaches interessanter fand. Ja, es war auch trotz der Verletzung von Cesaire, ne, Verletzung, gefühlt einfach mehr Tempo drin in diesem Match, ist mehr passiert und auch die Match-Story fand ich interessanter, eben mit dieser Verletzung. Ja, ich hatte leider nicht den Vorteil, dass ich den englischen Stream geschaut habe. Ich habe den deutschen Stream gesehen. Da habe ich nicht die schöne Stimme von Matt DiMassi gehört, sondern die von Joey Sensation und Aaron Insane. Die haben das nicht ganz so schön rübergebracht, um es nett auszudrücken. Nee, aber das Match auf jeden Fall wrestlerisch das Beste des Abends, würde ich sagen. Also das Ja, war, doch. ne, allein vom, Ja, ja, wobei jetzt, wo ich gucke, Tag Team Match war auch echt stark. ja. Wrestlerisch bestes Singles Match auf der Card, so. Für mich auch das beste Match, aber Ja, da ich kann man denke natürlich auch. streiten. Doch, doch, ich denke auch. Ja. Ja, wie Definitiv. gesagt, so sei er wird seinen Weg zur WWE gehen. Der bringt auch von all den dreien, die da unterschrieben haben, für mich am meisten mit. Vom Weg her, den ich denen zutraue, ist ja auch noch wahnsinnig jung. Also bin ich mal sehr gespannt. Keine Ahnung, wie seine Englischkenntnisse sind, aber das ist ja was, woran sich auch arbeiten lässt. Ja, bin ich sehr gespannt. Könnte einer sein, der echt nochmal einen guten Karriereweg als Wrestler einschlagen wird. Axel Tischer hingegen ist bestätigt fürs Shortcut. Also ich weiß nicht, ob er im Match steht, aber ehrlicherweise gehe ich schon davon aus, dass alle Leute, die ein Match haben, auch im Match stehen. Und im Backstage wieder auch wieder hervorragend, oder Julian? Ja, Tischer ist wirklich einer der besten auch am Mike. Wir sagen es, glaube ich, oder haben es bisher bei jeder Folge gesagt, dann machen wir es heute auch wieder. Tischer und Dreisgar, das sind zwei Leute, mit denen ist in solchen Segmenten immer mitzurechnen und das hat Tischer auch hier wieder bewiesen. Er Ist, hat ja auch glaube auf dich ich. gehört. Er hat auf mich gehört? Inwiefern? Ja, er hat gesagt, dass so eine Auszeit für so einen Titel Ja, stimmt, nicht ja. besonders cool ist. Ja, da ging es um die Shotgun Championship von Hector, die er. oder wo er die Chance bekommen wird beim Shortcut, die zu gewinnen. Aber wie er das auch gesagt hat, ne? Du willst Zeit mit deiner Familie, ich verpasse dir Zeit mit deiner Familie. Gib herrlich, dir Zeit. Das herrlich. Ist ja wirklich, wirklich schön. Also das Segment, das hat mir auch vom gesamten Shotgun-Vlog am besten gefallen. Ja. Also ja. Tischer, den nimmst du es auch einfach ab, dass er sowas wirklich ernst meint. Ja, ich könnte mir, keine Ahnung, einerseits könnte ich mir den Titelwechsel vorstellen, andersrum ist halt Tischer eigentlich keiner, der einen Midcard-Championship-Titel braucht. Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Tischer ist für mich eigentlich in jedem Match, also wenn wir Numbers Don't Lie machen würden, so wie wir es für WWE machen, wäre Tischer für mich eigentlich immer der Favorit. Ja. Weil, keine Ahnung, ne, also es ist ja nie unplausibel, dass er, ich sag jetzt mal, außerhalb der WWE ein Match gewinnt, weil es einfach, ja, zumindest fürs Indie-Wrestling ja ein ganz großer Name ist, so. Könnte mir trotzdem vorstellen, dass er hier verliert, ehrlich gesagt, aber es ist ein offenes Match. Ich denke auch. Ich glaube, dass Hector gewinnt. Ist die Frage, was man mit dem Titel und mit Hector vorhat, ne? Wenn er aus der Pause zurückkommt, den Titel direkt erstmal verliert, ist das vielleicht auch nicht das schönste Comeback, was du für Hector haben kannst und für den Titel haben kannst. Auf der anderen Seite kannst du damit natürlich auch wieder Sachen starten. Ne? Also ja, und wir reden halt auch wirklich von, also, ja, der kommt aus einer längeren Pause, aber der hat wie viele Shows verpasst? Zwei, vielleicht also, drei. Er hat im Mai, hat er den Titel ja noch verteidigt, Ende Mai. Also der war jetzt anderthalb Monate raus. So in der Zeit war jetzt ja, glaube ich, nur die Frankfurt-Show. Und ich weiß gar nicht, war da noch irgendwas? Ich gucke mal, ja, Drive of Champions. Also Drive of Champions und Broken Rules hat er verpasst. Wir reden jetzt ja auch nicht von einem riesen Comeback, wo man sagt, boah, krass, dass er wieder zurück ist. Sondern der hat halt zwei Shows verpasst. Ja, das wird den meisten Zuschauern jetzt gar nicht so krass aufgefallen sein. Nee, genau, deswegen finde ich es auch interessant, dass man das noch so extrem erwähnt. Also im Nachhinein hättest du jetzt einfach statt der Shotgun Championship an denselben Platz den European Title gestellt. Die Card ist trotzdem gut gefüllt gewesen, also hier bei Broken Rules. Und es wäre überhaupt nicht aufgefallen, dass der Shotgun-Titel nicht da ist, dass Hector nicht da ist. Ja. Also vielleicht ist das ja schon eine Story, auf die man aufbauen will, dass er eben halt, weiß ich nicht, raus war. Vielleicht macht es Tischer sehr persönlich jetzt mit ihm. Will er wirklich vielleicht auf Familienstory gehen? Ich weiß es nicht. Also ich könnte es mir vorstellen. Was wir natürlich auch noch haben, wer angekündigt wurde, ich greife jetzt einfach mal vorweg, ist Dennis Dulnig. Der redet nur zu uns, aber wenn wir halt von persönlich reden, könnte das natürlich auch noch irgendwie damit reinspielen, ne? Dass man, keine Ahnung, irgendwas, und du bist ja doch nicht für deine Familie da oder was auch immer man sich da einfallen lässt. Kein Plan, wie weit Dulnig ist, was er dazu sagen hat. Ich hoffe nicht, dass es eine schlimme Nachricht wird. Irgendwas mit Karriereende oder so, finde ich sehr traurig. Aber ich will jetzt auch gar keine Gerüchte streuen, wir wissen es ja einfach nicht. Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass wir dann irgendwas in Richtung Hector von Dennis zu hören bekommen. Könnte auch gut sein, ja. Also dadurch, dass wir wirklich gar nichts wissen, in welche Richtung es geht, dass da so News-Gerüchte-mäßig überhaupt nichts rauskommt, ist es, der ist ja auch sehr exklusiv bei WXW, ne? Soweit ich weiß. Also der tritt ja kaum woanders auf. Ich glaube, NEW macht er nochmal, wenn die dann ein, zwei Mal im Jahr aber sonst was machen. Ansonsten, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ja. Deswegen ist das relativ schwer zu sagen. Er tritt nicht woanders auf. Bei Fightback. Ja. Ende letzten Jahres und ansonsten wirklich nur WXW. Ja. Deswegen und ist das in Ungarn war er mal dabei, aber wirklich, die haben ja auch mit WXW eigentlich eine Zusammenarbeit. Ja, wenig außerhalb. Ja. Dadurch ist es halt nochmal schwerer, irgendwie an gute Infos ranzukommen, ob der jetzt wirklich schwer verletzt ist, ob der jetzt wirklich seine Karriere beenden müsste oder ob es wirklich einfach nur, wir planen was und lassen den mal kurz auf der Reservebank sitzen für ein paar Monate. Seit Februar ist er auch schon wieder raus, ey. Krass. 15. Februar. Super schwierig einzuschätzen. Also, ne, ich hoffe, wie gesagt, auch nicht, dass da was Schweres ist. Ich drücke da die Daumen. Aber dass er nur redet und dass er so groß angekündigt wird, dass er reden wird, ist ja erstmal nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen. Also, ja, warten wir mal ab, was da kommt. Ja, aber wie gesagt, vielleicht startet man noch wieder was mit Hector. Keine Ahnung. Irgendwas mit, ne, wie, wenn du sagst, persönliche Ebene, dabei fiel mir das sofort ein. Aber da können wir euch wahrscheinlich dann in einem Monat mehr zu sagen. Das hoffe ich doch. Ja, so eine Story in die Richtung, ich saß jetzt 3 Monate im tiefen Loch und du kümmerst dich um deine Familie und mich hast du komplett vernachlässigt. Ja, wer weiß. Ja gut, das wird er vielleicht nicht unbedingt sagen, weil die vorher auch schon Gegner waren, aber ja, vielleicht auch doch, man weiß es mal nicht. Mal gucken. Schauen wir, was wird. So. Danach kam erneut ein Titelmatch, was heißt erneut? Das einzige der Main Show. Tag Team Gold wurde verteidigt. Ja, und langsam reicht mir die Storylines mit den Kniemanschetten. Ja, Also, ja. ja, Norman Harras hatte jetzt auf einmal ist der am Knie verletzt, hat eine Kniemanschette, das hatte ja Dreisker schon mal und natürlich wurde dann Dreisker auch umgehauen mit der Kniemanschette, konnte aber auskicken. Bellamy hat am Ende Norman Harras umgehauen mit der Kniemanschette. Wer hätte es gedacht, so haben sie dann das Match verloren. Mark Empire konnte dann, glaube ich, den Pin nach seiner komischen Kopfnuss da. Ich mag den Move auch nicht. Irgendwie mit Kopf voran nach all dem, was wir schon hatten, aber gut, das nur am Rande. Ja, auf jeden Fall konnten die beiden, womit jeder gerechnet hat, denn warum sollte Alexander Bellamy seinem zweiten WXW-Match den Titel erhalten, wurde der Titel verteidigt. Die Match-Story war so lala. Das Gute war, es war 8 Minuten und die waren jetzt zumindest relativ. Da war ein gutes Tempo soweit drin. Also es war jetzt kein schlechtes Match, aber ich brauche jetzt nicht mehr diese ganzen Eingriffe und Kniemanschetten und der schlägt den damit nieder und so. So, das könnten sie jetzt meines Erachtens damit ein bisschen abhaken. Ja, das finde ich auch ganz schön, wenn die Matches generell so um Norman Harras herum, der ist ja irgendwie immer mittendrin, statt nur dabei bei solchen nicht cleanen Matches. Wenn es da vielleicht ein bisschen weniger wäre, das wäre gar nicht so schlecht, gar nicht so Ja, verkehrt. ja. Nee, ansonsten finde ich es ganz cool, dass man hier mit Alexander Bellamy einen Neuling so, ich sag mal, prominent ja schon in die Shows bringt, im zweiten Match, wie du sagtest, direkt im Titelmatch. Ist klar, dass er es nicht direkt gewinnt und da kann man aber trotzdem drauf aufbauen. Und mit Empire, Dreiska und Taras hat er auch drei sehr erfahrene dabei, also wirklich ein ja, direkt ein starker Push zu Beginn. Da bin ich mal sehr gespannt, wo es mit ihm hingeht. Wird ja dann so ein bisschen Alex Duke-Vertretung sein und wo es dann weitergeht, wenn der zurück ist, bin ich mal auch sehr gespannt. Jetzt Könnte ich mir einen Duke ist. Face Turn vorstellen, weil Harras und Bellamy den aus der Gruppierung mobben oder so. Könnte ich mir Möglich. vorstellen. Möglich. Jetzt ist dann so ein bisschen die Frage, wo es dann hingeht mit den Tag-Team-Titeln erstmal, weil die Story dürfte dann auch so langsam mal durch sein. Aber wir haben noch das Tag Team Turnier. Also vorher wird sich ja wahrscheinlich eh nichts mehr geben, weil Tag Team Champions stehen in diesem Abschiedsmatch von Aigle Blanc und Mike Genau. D. Genau, Planet Gojira mit Mike D gegen Aigle Blanc und den Grind, da kommen wir gleich auch nochmal zu, denn die hatten auch noch ein Match, also Lawrence Roman und Nick Schreier, wollen jetzt nicht vorweggreifen, aber genau, das heißt, die Tag Team Titel werden da nicht auf dem Spiel stehen und danach sind wir ja dann schon auf dem Weg Richtung Tag Team zum Festival, also Tag Tag Team Team Festival oder ja, Herbstfestival. zum Catch Grand Prix, wo halt Genau. auch das Tag Team Turnier stattfinden wird. Ja, da wirst du jetzt gar keine großen Stories brauchen, ich denke mal danach dann, also wird, Planet Gojira, denke ich jetzt einfach mal als Champions zum Grand Prix fahren. Würde ich auch von ausgehen, so viele Möglichkeiten, den Titel zu verlieren, gibt es ja gar nicht mehr auf dem Weg bis dahin. Und auch nicht mehr so viele Teams, ja, wenn man jetzt überlegt. Na gut, mit The Grind hast du jetzt wieder ein neues in der Also es ist Face Pipeline. gegen Face und dann, wie du schon sagtest, du hast jetzt noch Bielefeld, dann wird der Titel sicher an The Grind wechseln. Also. Nee, das denke ich auch nicht. Also bis zum Festival wird der Titel erstmal bei Planet Gojira bleiben Ja. und dann vielleicht mal was in eine neue Richtung. Und dann bin ich auch mal gespannt, wo es dann. Also ja, sehr solide aufgebaut sind wir Grind. Wir sprechen gleich noch drüber, auf jeden Fall bis jetzt schon mal. Das könnte schon sehr schnell sehr prominent werden. Ja, irgendwie bin ich im Tag-Team-Titel-Geschehen im Moment so ein bisschen, Ratlos. ja, irgendwie schon tatsächlich, Ja. weil es irgendwie sehr stagniert ist, so mein Gefühl. Also Ja, es passiert einfach nicht viel, es sind sehr viele Ausfälle, beziehungsweise die sind jetzt sehr schnell voll oder sehr hart von diesem Alex Duke-Ausfall halt getroffen. Es wirkt alles so ein bisschen wie eine Notlösung, sag ich mal. es gibt halt auch gerade nicht mehr so wahnsinnig viele Ja. Teams, so, ne? Also, ich glaube, das Tag Team Festival wird halt ziemlich cool. Aber da gibt es halt die wenigsten, die wahrscheinlich langfristig da bleiben werden. So, ne? Also Violence is Forever, geiles Team. Die Greedy Souls, glaube ich, werden Spaß machen. So. Ja, aber es sind ja keine Leute, wo ich jetzt sagen würde, boah, die gewinnen die Titel und treten jetzt hier erstmal regelmäßig auf. Es fehlt da gerade so irgendwie die Szene. So schön, dass es jetzt die Greedy Souls gibt. Das wird dann vielleicht jemand sein, wo du ein, zweimal gegen antreten kannst. So klar, KXS hast du noch in der Hinterhand. War es dann halt auch schon so, ne? Aber ja, das ist irgendwie immer so ein bisschen das Problem, dass so, ja, so groß ist der Kader nicht und logischerweise ist dann halt so eine Tag Team Division halt auch nicht so tief, ne? Ja, ich glaube auch, das ist im Moment so ein bisschen das Problem. Also das Tag Team Turnier beim Grand Prix wird ja auch so ein bisschen wieder von den Fly-ins getragen. Also was heißt ein bisschen? Bis jetzt die drei, vier Teams, fünf Teams, die bestätigt sind. Fünf, ja. Von den fünf sind vier Fly-ins und eben Planet Gojira als amtierende Champions. Relativ schwer von den ganzen Fly-ins dann so viel noch in den Shows zu halten und ja, nachträglich. Ja, die Greedy Souls vielleicht, das sind zumindest Briten. So, ja. Alle anderen glaube ich nicht, das sind Japaner. Also Dragon Kid und Dragon Deer. Violence is Forever ist aus Amerika und die Hype Dogs. Bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob die aus dem UK sind. Die habe ich noch nie gehört. Das kann ich dir gerade aus dem Kopf. Also gefühlt hatte ich jetzt gerade UK gesagt, aber ich kann es dir gerade auch ehrlicherweise nicht aber sicher sagen. Aber ein Team, von dem man noch nie gehört hat, wird es auch nicht unbedingt das Riesige. So die Greedy Souls vielleicht schon eher, hat man schon mal gehört. Hier der Man of Stone, wie heißt er noch gleich? Ja. Der Wali ist ein Waliser auf jeden Fall, meine ich. Ich weiß, wen du meinst, aber ich komme auch gerade auf den Namen nicht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der könnte eventuell Danny Jones heißen. Danny Jones. Die könnten eventuell gewinnen, das könnte ich mir noch vorstellen. Ich würde mir immer noch wünschen, dass man einfach mal Sunshine Machine einlädt. Ich bin großer Fan von den beiden, verstehe nicht. Die sind bei der GWF schon öfter gewesen. Ein Team, was mir wahnsinnig viel Spaß bereitet, aber irgendwie haben die es noch nicht geschafft, mit WXW auf einen grünen Zweig zu kommen. Naja, wir werden es sehen. Ich glaube, wie gesagt, bis zum Catch Grand Prix ist da die Fahrtrichtung erstmal soweit vorgegeben. Alles andere muss man danach gucken. Es ist jetzt auch nicht so schwer, wie wir zum Beispiel auch beim Grind sehen, neue Teams zu bilden. Das stimmt, ja. Danach, letztes Match vor der Pause, Gott sei Dank, denn die Seile wurden entfernt. So hatte man in der Pause die Möglichkeit, die Seile wieder alle anzubringen. Jay Nero und Stephanie Mays haben in einem sogenannten Underground-Match, wenn man so will, WWE-Style zumindest, sich knapp 13 Minuten ordentlich gegeben. Es gab keine Disqualifikation, dafür war es fast noch ein bisschen zahm, fand ich. Aber ja, Jay Nero konnte sich auf jeden Fall durchsetzen. War ein starkes Match. Ja, fand ich auch. Also ich fand es auch sehr schön Hard-Hitting. Das war ja auch sehr persönlich zwischen den beiden. Mhm. Und ich glaube, was so dieses, es war ein bisschen zu, soft, falsches Wort, aber um das so zu beschreiben, ich glaube, wir sind im Moment durch diese ganzen Hardcore-Matches, die im Main-Event-Geschehen passieren, einfach so ein bisschen andere Dinge gewöhnt. Für normales WXW-Wrestling war ja schon wirklich ordentlich Hardcore. Die haben es ja schon gut gegeben, ne? Weil kam ja alles vorbei, alles war bei in diesem Match dabei. Das hat mir gut gefallen. Und mit Jay Nero als Siegerin bin ich auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Weil ich glaube, dass ihr so ein kleiner Push tatsächlich mal ganz gut tut. Und das auch Richtung jetzt Herbstfestival beziehungsweise das Frauenturnier sehr interessant werden könnte, genau. Ja, die Begründung, wie es zu der ganzen Rivalität kommt, ist immer noch absolut an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, darüber haben wir uns jetzt lang genug ausgelassen, in den letzten Podcasts auch schon. Von daher lassen wir da jetzt auch ein wenig Haare über die Sache wachsen. Weil es an den Haaren herbeigezogen ist. Sehr gut, genau. Ja. Bin gespannt. Die beiden auf jeden Fall irgendwie auch bei Femme Fatale dabei. Ja. Es wird da auf jeden Fall weitergehen, irgendwie mit den beiden. Wie lange man das noch heiß halten kann. Ist ja trotzdem auch irgendwie schön zu sehen, auch wenn es keine Damen-Division gibt, dass man es immerhin schafft, dass man zwei Damen im Roster hat, die anständige Matches und eine vernünftige Fehde irgendwie halbwegs präsentieren können. War ja auch nicht immer der Fall, selbst mit Frauengürtel nicht. Das stimmt leider, ja. Und was auch hier im Chat gerade schon wieder gesagt wird, das sollte ohne Ringseile. Ja, es gab nicht so viele Spots. Mir fällt nur so einer ein. Ich glaube, Stephanie Mays ist da relativ frontal einmal gegen den Ringpfosten geflogen von innen. Mhm. Aber ansonsten hatte das Match jetzt dadurch, dass die Seile nicht da waren, es gab keinen großen Unterschied, ehrlicherweise. Ja, vielleicht also, meinte ich das auch mit dem, es hätte ein bisschen mehr sein können. Ja. Es gab jetzt nicht so diese schnellen in den Ring und wieder raus, Wechsel. Also die oder einfach mal einen rausschmeißen oder so, ja, weißt du? Also das ist ja... Das fehlt sonst, ein bisschen. Sonst schmeißt ihn in die Seile und so, hättest du ihn ja einfach mal rauswerfen können. Oder sie in dem Fall. Ja, naja. Ja, aber es gab zumindest einmal den Spot, dass irgendwo ein Irish Whip passieren sollte und einer von beiden, ich weiß gar nicht mehr, weiß nicht mehr, wer es war, sich da quasi noch im letzten Moment abgefangen hat, quasi nicht rauszufallen. Aber dafür, dass die Seile fehlten, war ein bisschen zu wenig Arbeit damit, ja. Aber da sind wir irgendwie auch wieder bei Vorwerk. Das ist dann so ein Alibi-Spot. Ey, die Seile fehlen, das müssen wir einmal machen. Also machen wir es so. Das finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig. Naja. Gut, dann mal Pause. Anschließend, du hast es schon gesagt, ein Tag-Team-Match, auch noch ein sehr anständiges Overcard gewesen. The Grind. Die Grinder die harten Arbeitstiere. Vielen Dank an den Raid vom Top Turnbuckle. Wir machen gerade den WXW-Podcast. Herzlich willkommen. The Grind also. Lawrence Roman und Nick Schreier gegen Aigle LeBlanc und Michael Oku. Ein absolutes Babyface-Team. Also beide eigentlich. Aber ich meinte jetzt vor allem Roman und Schreier. Was man ja vor allem dann an diesem Spot sah, wo in dem Nick Schreier austappen wollte und so, nein, wir sind der Grind und wir kämpfen uns da durch und er hält dann halt die Hand fest, damit nicht ausgetappt werden darf und dann tappen die natürlich nicht, sondern kämpfen sich zusammen in die wieder aufgehängten Ringseile und das ist dann für mich schon an der Grenze des Akzeptablen, weil ich sowas irgendwie immer so ein bisschen over the top finde, aber ich glaube, um zu erklären, wofür dieses Team am Ende stehen soll, war es dann auch noch in Ordnung, oder? Ich denke auch. Ja, over the top war tatsächlich auch der Begriff, mit dem ich es am ehesten beschrieben habe oder hätte. Es war schon wirklich sehr in your face, diese Match-Story, ne? Dass es halt wirklich ist, wir kämpfen zusammen, wir geben nicht auf. Ja, genau. Das ist der Sinn des Teams gerade auch, ja, als, richtig. Ich glaube, Nick Schreier ist es gewesen, der am Ende aus beiden Finishern von Aigle LeBlanc und Michael Oku ausgekickt ist. Aus eigener Kraft, glaube ich, war es sogar, ne? Ohne Eingriff von Roman. Ja, wie gesagt, ne, ist sehr in your face, wofür die beiden stehen, aber absolutes Face-Team, beide bei der Crowd absolut beliebt. Deswegen steckst du zusammen, beide können Erfahrung sammeln, beziehungsweise, ja, ich glaube, Schreier braucht mehr Erfahrung als Roman, der hat schon genug Erfahrung. Aber andersrum tut Roman, glaube ich, ganz gut, weil Schreier einfach das beliebte Babyface ist. Ja. Und Roman kann da wieder so ein bisschen, wie er es damals beim Amboss gemacht hat, die Welle reiten, so. Ja. Er ist damals absolut verhasst gewesen und war dann am Ende der den unbeliebten Amboss besiegen durfte und ist jetzt halt, tut er sich mit dem Babyface zusammen und sorgt dafür, dass der vielleicht ein paar mehr Erfolge hat. Ich glaube, dass das gar keine doofe Geschichte ist und du kannst es wirklich ganz gut erzählen, weil die beide ja wirklich zusammen trainieren oder Schreier vielleicht auch unter Roman, weil ich glaube, der hilft ja auch als Trainer, glaube ich, ab und zu aus. Da kannst du schon was draus machen. Ja, wie du dann sagst, es war over the top. Aber Aigle LeBlanc machst du als beste Nummer draus, irgendwie bevor er geht, nochmal ein, zwei Leute overbringen. Ja, die beiden werden nächsten Monat, oder die drei, also Schreier, Roman, Aigle LeBlanc, wie gesagt, zu dritt in einem Trios-Match gegen Mike D und den Planeten Gojira im vorerst letzten Match von Aigle LeBlanc und Mike D. Ja, wenn man böse wäre, könnte man sagen, bis zur nächsten Entlassungswelle, aber wir wünschen den beiden mal alles Gute, dass sie da ihren Weg gehen. Also gönnen würde ich es ihnen natürlich. Ja, schauen wir einfach mal, wie weit die beiden dann bei der WWE kommen und wo sie auch eingesetzt werden. NXT Europe, wenn es das denn gibt, oder NXT, oder wie es dann am Ende wird. Ja, Michael Oku, keine Ahnung. Der fällt jetzt so ein bisschen hinten runter, ne? Immer so Upper Midcard auch, ne? Immer so Upper Midcard, aber ganz oben. Ich weiß nicht, ob er sich dafür für zu wenige Termine einlässt oder so. Aber irgendwas hätte sie ihm ja inzwischen schon geben können, weil das der Mann gut im Ring ist. Hat er nicht nur bei der WXW bewiesen. Nee, absolut nicht. Also das ist auf jeden Fall einer, der bei den Festivals immer Spaß macht. Und der zieht ja auch die Crowd immer mit rein. Also, ja. Ich glaube, da bist du mit deinem Tipp, dass der vielleicht nicht zu viele Termine annimmt oder nicht immer zur Verfügung steht, weil wegen UK-Termine gehen vor bei ihm vielleicht. Dass es vielleicht daran so ein bisschen scheitert, dass man ihm da deswegen keine prominente Rolle gibt. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ist auch noch nicht angekündigt fürs Shortcut. Ist natürlich ein heißer Tipp für jemanden, der im Shortcut selber auftreten könnte. Andersrum würde ich mir halt denken, wenn ich so jemanden schon einfliege, würde ich ihn dann auch in einem Match eigentlich noch einsetzen. Aber gut, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, da habe ich mir tatsächlich eine Frage notiert für dich. Und zwar, glaubst du, dass Aigle LeBlanc und Mike D im Shortcut-Match auftreten werden? Das ist eine sehr gute Frage. Also rein logisch gesehen würde ich sagen nein, weil das ja quasi deren letzte Show ist. Warum sollten sie? Aber ich meine, wenn du die Plätze füllen musst, kannst du sie natürlich noch mit reinstecken. Aber wenn ich jetzt einfach nur von der komplett logischen Richtung gehe, würde ich sagen nein. Ich finde das ja riesen Brainfuck, weil du ja nicht nur so bei Sosaya könntest du sagen, wir machen das, weil wir jetzt in unserem Drehbuch nie erzählt haben, dass der aufhört. Aber hier hast du ein Farewell-Match. Ja. Und dazu was sagen, im Zweifel auch noch davor kommt, quasi, ne, angekündigt als Zweifel, der letztes Match. Ja, das ist ja der Rumble davor. Ist das Main Event, ja, klar, genau, auf jeden Fall. Shortcut Match ist der Main Event. Machen sie nicht. Dürfen sie nicht machen. Sonst nee, das wäre raste ich im nächsten Podcast sowas von aus, wenn wir über das Match reden. Das kann ich jetzt schon versprechen. Ist halt vielleicht auch amüsant, aber ja, die Frage habe ich mir trotzdem kurz gestellt und dachte, dann stelle ich sie auch dir. Ja, stimmt. Nee, ist so ein bisschen Gehirnverknotung in dem Moment, ne? Aber ja, hast du natürlich absolut recht, wenn die in dem Farewell-Match stehen, was vorher kommt, groß angekündigt als letztes Match für die beiden bei WXW, ja, dann darfst du die nicht in den Rumble stellen, in den Shortcut rein. Und selbst wenn sie drinstehen, werden sie es nicht gewinnen und das dürfte ja, das von Anfang an klar stehen. Ja, also, das ja, ist es halt. Das wäre eine Riesenüberraschung, wenn jetzt einer der beiden gewinnt. Das wäre natürlich krass, ja. Weil die haben WWE-ID-Verträge unterschrieben und dürfen doch weiter auftreten. Ich bin generell sehr interessiert, also das ist jetzt wieder, ne, wie in der ersten Folge schon, sehr weit weg vom eigentlichen Thema der WXW-Shows. Aber ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in Richtung NXT, NXT Europe oder was auch immer da kommt. Weil, ne, wenn jetzt die letzte Show ist von den beiden im August nächsten Monat, es ist noch nichts für NXT Europe angekündigt. Ich habe jetzt nicht groß mitbekommen, dass irgendwas geplant wäre. Also meistens hörst du irgendwie Gerüchte im Sinne von, die haben da irgendwie ein Gebäude gekauft oder ne, irgendwie Sachen gebaut und Leute verpflichtet. Du hörst ja nichts. Gar nichts, ja, du hättest eigentlich schon gehört, wenn die Produktionsleute unter Vertrag genommen hätten. Oder ne, so Leute brauchst du ja auf jeden Fall. Und egal wie geheim du das machst, sowas wäre bestimmt, wäre da irgendwie drauf gekommen. Andersrum kann ich mir halt so bei aller Liebe, aber so wie die beiden halt, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du die wirklich für NXT alle einplanst. Das ist auch so der Struggle, den ich in meinem Kopf habe. Ich kann mir nicht vorstellen, also Mike D, okay, hundertprozentig, der kommt bei NXT over, kein Problem. Ja, und Josiah wird es, glaube ich, auch irgendwann schaffen. Ja, beim Aigle Blanc sehe ich es ein bisschen schwieriger. Kann er auch wirklich nicht gut Englisch sprechen. Ja, so, ist halt, klar, mit Sprachrohr können sie es machen, aber ist der halt so viel besser als die, weißt du, also fliegst du so einen dafür extra nach Amerika und keine Ahnung. Das ist ja dann also, auch mit dem Umzug nach Amerika verbunden, ne? Ja, also wie gesagt, ich würde es ihm gönnen, alles gut, aber ich frage mich halt, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass man Personal für NXT Europe und dass da irgendwie bald dann dennoch was kommen wird. Aber wie Gott sagt, wir haben jetzt schon Juli und im August ist das Abschiedsmatch. Das heißt, die werden ja bestimmt zum 1.9. dann irgendwie unter Vertrag stehen, würde ich jetzt sagen. Und zumindest von WWE dann auch bezahlt werden, ne? Also, die wollen die wahrscheinlich auch irgendwo einsetzen, wenn die schon bezahlen. Vielleicht für TNA oder AAA oder so. Ich meine, da wird ja Aigle Blanc zumindest gut hin. Das stimmt natürlich, ja. Nee, aber ich finde es halt ein bisschen, ich finde es halt super merkwürdig, muss ich sagen. Mhm. Also, da fehlt ja. Und selbst wenn du die drei zu NXT bringst, bringst du alle drei gleichzeitig? Als, ja, European... Ah, als European Stable könnte schon tatsächlich sein. Also das stimmt schon. Gab es da nicht mehr irgendwie sowas mit Barrett und Rusev und keine Ahnung? Ja, die League of Nations, ja. League of Nations, oh, Gott, genau. Ja, okay. Na gut, so ein European Stable, was dann so NXT aufmischt, jetzt wo du kein Gallows mehr hast, ja, warum nicht? Also fände ich vielleicht auch interessant. Ja, wer weiß, wir werden es sehen. Ist halt die Frage, wie das so bei der Crowd aufgenommen wird, weil das sind jetzt auch alles drei, bis auf Mike D, vielleicht nicht unbedingt Namen, die man so international oder der gemeine amerikanische Zuschauer kennt. Er wird auch Mike D nicht kennen. Nee, eher weniger, ne? Also, ich glaube, auch die Mains, auch selbst Leute, die vielleicht AW und NXT gucken oder so, werden Mike D doch nicht kennen. Also, die hatten halt vielleicht mal ein Match bei GCW, aber da muss er ja schon ein bisschen nerdig unterwegs sein. Also, ich habe auch schon mal reingeguckt, ne? Ich beleidige mich gerade auch mit selber, bevor jetzt der empörte Aufschrei irgendwo kommt. So, da müsstest du ja schon ein bisschen in den Indies und so unterwegs sein. Und ich glaube, das ist halt so. Ja, NXT gucken sicherlich nicht nur Mainstream-Zuschauer, ganz im Gegenteil. Dafür muss auch schon ein bisschen nerdig sein. Ich glaube nicht, dass der bekannt ist. Also keiner der drei. Also Mike D für seine kurze Zeit, also naja, war aber bei TNA, beziehungsweise hat er einen TNA-Entwicklungsvertrag gehabt. Aber das ist Jahre her und das ist in keinem Gehirn mehr verankert für im Sinne von, ja, den behalte ich mal im Auge, weil das ist schon so lange her, da ist nichts draus geworden. Nee, das sind alles für die Amerikaner, sind das drei unbekannte Namen, die plötzlich in der Show auftauchen würden. Ja. Deswegen, also so sicher ich mir letztes Mal und vorletztes Mal noch war, dass ich gesagt habe, ja, hundertprozentig NXT Europe, da geht's bald los. Weiß nicht, 1.8., ja, nee, 1.9. dann wahrscheinlich vielleicht. Ja. So ratlos bin ich jetzt mittlerweile, ehrlicherweise. Weil er hat ja auch nicht, nicht, der hat auch nicht ein einziges Match für, also der hat nicht mal ein Match für TNA oder so gemacht, der hat mal einen Entwicklungsvertrag unterschrieben. Ja, genau, ich glaube, der war mal irgendwie, das ist schon Jahre her jetzt mittlerweile, bei einer TNA-Show in England ist er, glaube ich, mal aufgetreten. So eine ganz kleine Hausshow, die sie da hatten. Na doch, da, Total Nonstop Action Wrestling, ja. Genau. Ein Match, eine Niederlage hat er sich da abgeholt. Ja. Genau, und da hat er seinen Entwicklungsvertrag bekommen. Und daraus ist irgendwie nichts mehr geworden. Seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Ja, deswegen, also da kannst du mir nicht erzählen, dass jemand bei NXT sagt, ach, den kenne ich, der hat in England mal eine Ausschau für Team Ego. Nee, wirklich nicht. Also ja, da bin ich wirklich echt im Moment ein bisschen ratlos, was man da jetzt draus machen will. Also du hast natürlich drei talentierte Leute, die WWE jetzt unter Vertrag nimmt, aber wohin damit? Ja, wie gesagt. Aber viel, viel mehr Europäer haben sie ja, glaube ich, auch nicht unter Vertrag. Ich habe jetzt nicht viel anderes gelesen. Man hat ganz viele Namen im Tryout irgendwie gehabt, ne? Luke Jacobs und Rio und wie sie alle heißen da aus England. Ich habe jetzt nichts gelesen, dass sie davon einen verpflichtet hätten. Ich habe nur diese drei Namen gelesen. Also ich habe zumindest gelesen, dass großes Interesse bestand bei Einzelnen davon. Ja. Ob es jetzt aber wirklich zu Verträgen kam, das ist natürlich immer so eine Sache, weiß man noch nie, ob das rauskommt. Das weiß er natürlich nicht, das stimmt. Aber meistens hören die halt irgendwann auch Bookings anzunehmen und spätestens dann kommt es halt raus. Und das habe ich in England jetzt halt auch noch nicht gehört, dass da irgendjemand aufhört, Bookings groß anzunehmen. Nee, ich auch nicht. Ja, ich, na, wie gesagt, ich bin da absolut ratlos im Moment. Also ich bin fest von NXT Europe ausgegangen bisher. Und je näher wir dem letzten Match von Aigle Blanc und Mike D kommen, und hängt ja auch Saya mit dran, desto, ja, es ist so ein bisschen dieses Meme, wo der Typ sitzt und anfängt zu schwitzen und sich den Schweiß so von der Stirn wischt und dann so panisch hin und her guckt. Das bin ich dann so in dem Moment, ehrlicherweise. Ja, und dass halt auch nur die drei verpflichtet werden, ist halt auch nochmal so ein komischer Punkt. Ne? Du brauchst ja so ein paar mehr Leute als nur drei für eine komplette Show. Ja, im Chat wird gerade gesagt, einige Amis, einige Amerikaner kannten Bad Bones nur durch TNA, aber da reden wir von jemandem, der zumindest 10 Matches da hatte und davon auch 2 gewonnen hat und nicht von einem, der eine Hausshow in England geworkt hat. Das ist ja schon nochmal ein riesiger Unterschied. So. Ja, aber das zeigt natürlich nochmal, dass die Amis sehr fokussiert auf ihren eigenen Kontinent sind, was diesen... Genau. Also, ne, wie gesagt, es gibt bestimmt auch Leute, die aus Amerika gucken und auch ein bisschen Europa gucken. Natürlich werden die auch über den Teich gucken. Klar. Ohne Frage. Aber wie gesagt, ganz kleine Minderheit. Die sind klein und dafür musst du halt nerdig sein. So, ich sage auch nicht, dass es bei NXT keinen einzigen Fan gibt, der sagen würde, das ist Mike D. Bestimmt gibt es da 2 in der Halle. Aber das war es dann halt auch. Also, ja. Das liegt allein aber auch schon, oder wahrscheinlich zum Großteil auch schon daran, dass du in Amerika ja viel mehr Wrestling hast als in Europa. Ja, ja. Du hast ja wirklich alle 20 Meter gefühlt, fährst du durch den Start und hast dann eine kleine Turnhalle, wo nächste Woche Freitag eine Show veranstaltet wird. Das hast du in Europa gar nicht so intensiv. Ne, im Gegenteil eigentlich. Also gut, Frankreich ist so ein bisschen, oder auch Belgien, ne, also die französisch sprechenden Staaten, sag ich mal, sind so ein bisschen am Wachsen. Mhm. Und ansonsten hast du Deutschland und England. Und ja, primär England halt eben, ne? Ja. Und dann mit ganz großem Abstand kommt dann vielleicht irgendwann Ungarn oder Dänemark oder so. Aber da musst du ja schon sehr gezielt nachsuchen. Also ich glaube, in Ungarn gibt es inzwischen 3 Ligen immerhin. Aber die veranstalten zum Beispiel auch alle super unregelmäßig und so. Das ist in den Vereinigten Staaten eben wirklich ganz anders. Und wenn du dann sagst, ich will mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, hast du noch Kanada, die ja selber auch noch mal einiges an Chance haben. So, also ja, wie gesagt, wenn da einer aus Europa kommt, die drei würde keiner kennen. So, von daher bin ich da sehr skeptisch. Aber wir werden sehen. Vielleicht sitzen wir ja auch in 2-3 Monaten und müssen unsere eigenen Wörter wieder zurücknehmen. Ja, oder vielleicht sitzen wir dann in der Turbinenhalle und gucken NXT Europe. Oder wir sitzen in der Turbinenhalle und sehen das Comeback von Mike D. Ja, wir werden sehen. Die Möglichkeiten haben wir auf jeden Fall alle. Was wir auch noch hatten, wir sind jetzt doch sehr abgeschweift. Ich hatte es vorher schon befürchtet, aber es ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir hatten trotzdem noch den Main Event, den wir vielleicht auch besprechen könnten. Ich habe es für mich unter der Frage an dich zusammengefasst. Ist Ilja Bloom der John Moxley der WXW? Naja, sagen wir es mal so. Es häufen sich die Beweisstücke für diese Aussage. Also meine These kann man zumindest schützen, denn es gab ein Dog-Collar-Match gegen Ahura. Sehr hart, sehr blutig. Also ich sag mal, für eine Show wie Broken Rules war es das würdige Main Event, könnte man dazu sagen. Denn es war sehr brutal, es war blutig, es waren alle möglichen Dinge drin. Stacheldraht um den Stuhl, Reißzwecken, ich weiß gar nicht, ob ich noch alles zusammenbekomme. Ja, am Ende hat Ahura das Bewusstsein verloren. Auch, ich glaube mit einer Kette war, nee, mit dem der Anaconda war es, mit der Halskette verstärkt. Mit dem Dog-Collar, ne? Ja, genau. Genau, also so ein bisschen, ja eigentlich das, was Hangman Page und John Moxley gemacht haben, nur halt mit dem Dog-Collar und dass er nicht vom Ring runterstranguliert wurde. Ja, Ahura hat dann das Bewusstsein verloren und dann war das Match vorbei. Ich glaube, eine gute halbe Stunde ging das Ganze. 29 Minuten und eine Sekunde. Ich sage ja, eine knappe halbe Stunde ging das Ganze. ich habe ja gedacht, ich habe es ja auch letzten Monat gesagt, Ilja Bloom gewinnt und wird dann dem Titelmatch hinzugefügt. Das ist aber nicht passiert. Und jetzt muss ich sagen, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ilja Bloom ist angekündigt für... nicht greif nach den Sternen. für den Shotgun-Top. Ja. So nämlich. Der wird doch bestimmt dann in dem Match auch irgendwie eine Rolle spielen, weil wir haben erneut das Titelmatch ja zwischen One Called Manners und Ahura. Ja, das ist auch ehrlicherweise, ich glaube, im letzten Podcast hatten wir auch drüber gesprochen. Ich war mir 100%, genau. Also nicht 100%, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es nochmal spannend werden könnte, wenn Bloom das hier gewinnt. Du hast auch gesagt, dass Ahura gewinnt. Hatte ich Ahura gesagt? Ich glaube, du hast Ahura gesagt. Okay, ich war mir nämlich ziemlich sicher, dass ich gesagt hätte, Bloom gewinnt. Ja, oder ich hoffe, dass Bloom gewinnt. Wir können ja nochmal reingucken, Rewind. Vielleicht tue ich mir ein Spiel. Ich behaupte jetzt einfach was. Okay. Nee, ich habe aber tatsächlich, zumindest als ich die Show geguckt habe, habe ich gehofft, dass Bloom gewinnt, weil das im Titelgeschehen deutlich spannender wäre. Mhm. Und als er das Match dann gewonnen hat, war ich mir auch ziemlich sicher, yo, jetzt kriegen wir das Freeway-Match zwischen Ahura, Manders und Bloom. Ja. Was ja quasi diese große Fehde zwischen den dreien, wo sie ja bisher in Einzelmatches immer hin und her gehampelt sind, mit einem würdigen Finale beenden würde. Aber ja, das ist ja jetzt zumindest nicht für Shortcut angekündigt. Du sagst es noch nicht, weil ich habe mir dann gedacht, wir haben ja das Shortcut mit dem Main Event, das Shortcut, daher hence the name of the game. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ein richtiges Fuck-Finish hättest in dem Titelmatch, würden die Leute jetzt nicht nach Hause gehen mit dem Scheißgefühl, weil es einfach nicht der Main-Event war, sondern weil danach halt noch ein cooles, hoffentlich cooles Shortcut-Match kommt. Du könntest ja jetzt Ilja Bloom, keine Ahnung, und wenn er beide verprügelt, was weiß ich, oder halt für Disqualifikation sorgt oder, könntest du das natürlich dann so machen, dass die drei dann Backstage aufeinandertreffen und sagen, wir müssen das Kapitel jetzt zu dritt klären, alle gegen alle, beim Catch Grand Prix, dann hättest du natürlich auch nochmal ein Hammer-Main-Event für ja, den Catch Grand Prix. Ich glaube daran. Also ich glaube, dass Man das hier verteidigen wird, aber nicht clean, wenn oder halt durch No Contest oder sowas und dann wird dann den Three-Way beim Catch Grand Prix nach 2 bekommen oder sowas. Ja, oder halt auch nochmal durch Referee-Stoppage oder sowas in die Richtung. Also ich sehe die Titelverteidigung bei Manders erstmal jetzt beim Shortcut und ich sehe auch das Freeway beim Catch Grand Prix, beziehungsweise Pro Wrestling Grand Prix heißt er mittlerweile, glaube ich. Ich bin nur nicht ganz sicher, in welche Richtung man damit geht, beziehungsweise welchen Weg man da hingeht. Ich finde deine Idee ehrlicherweise schöner, dass man eben sagt, okay, Bloom greift in das Match ein oder macht da irgendwie, weiß nicht, attackiert Ahura und nimmt den raus, sorgt dafür, dass Manders verteidigt. Und dann heißt es hinterher, okay, ja, ihr drei beeft euch jetzt seit Monaten, wir brauchen jetzt ein großes Finale. Ich fände es noch schöner, wenn die drei das im Backstage-Vlog machen. Ja. Was ich sehr schade fände, wäre, wenn es das uncleane Finish gibt und Bloom dann das Shortcut gewinnt. Weil das wäre ein ziemlich verschenkter Spot. Ich finde es schön, dass du das sagst, weil das wäre ein Punkt gewesen, den ich gleich beim Besprechen des Shortcuts noch gebracht hätte, dass Bloom für mich genau der eine ist, natürlich neben Ahura, der den Sieg im Shortcut auf gar keinen Fall holen darf, weil die beide in der Geschichte drinstecken. Ja. Und ich fürchte auch so ein bisschen, dass man irgendwie das dann so aufbaut. Das wäre aber wahnsinnig verschenkt. So, ich glaube, da würde ich sehr unzufrieden nach Hause gehen, wenn einer von den beiden das Shortcut gewinnt. Ich meine, es wäre natürlich ziemlich sicher, dass wir dann dieses Freeway-Match bekommen werden. Ja, aber auf der anderen Seite, genau, du kommst anders hin. Du kannst diesen Spot hier gerade im Shortcut, diesen Shortcut-Sieg, dieses garantierte Titelmatch, das kannst du halt ganz anders nutzen, um wen anders in den Main-Event zu heben. So, fände ich super schade. Ja. Aber ich glaube, in den letzten Jahren ist genau das der Weg, den WXW eben fährt, auch mit vielen Stories, dass man eben diese, ich sag mal, festen Sachen durch sowas festmacht. Ne, so in den Jahren vor Corona hätte ich gesagt, okay, da kann alles passieren. Da hätte ich auch gesagt, ja, die machen das safe über den Backstage-Vlog, machen die jetzt das Freeway-Match fertig und Shortcut gewinnt, weiß ich nicht, irgendwer, den sie einfliegen und der dann demnächst ein cooles Match zaubert. Aber WXW ist nicht mehr so auf so flyen-lastig, nicht mehr so. Ist richtig, aber letztes Jahr hatten wir dynamisch. Letztes Jahr hatten wir zumindest Tiani als Sieger. Und das war schon ein krasser Moment, den sie da geschaffen haben. Ja, auf jeden Fall. Also, Aber Tiani würde ich eher so sehen als, ich sag mal, eine sichere Bank im Sinne von zuverlässig, weil schnell greifbar. Ne, eben auch wie so ein Blumen, der ja auch lokal ist. Ja, ich finde es schwierig, ehrlicherweise. Also ich kann WXW-Seite absolut verstehen, wenn die jetzt sagen, okay, wir packen Blumen da rein, der gewinnt das Match. Ich würde mich auch absolut freuen für ihn, weil es ist der hat sich in den letzten Jahren durchaus gemacht. Ne? Also der steht nicht zu Unrecht da, wo er jetzt im Moment steht. Und ich hoffe, dass er auch länger noch so da oben stehen bleibt. Aber wie gesagt, du kriegst ihn anders rein. Du brauchst diesen Shortcut-Sieg nicht für ihn. Den kannst du dem anders geben. Ja, ich glaube, davor war es Maggot, davor war es Levaniel. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob es 21 eins gab. Doch, gab es auch. Guck ich auch mal ganz schnell. Da hat Jörn Simmons gewonnen. Okay, davon haben wir schon ewig nichts mehr gehört. Da wurde Tiani als erster eliminiert. Guck mal, wie sich das alles geändert hat. Boah, Vincent Heisenberg. Junge, Junge, da waren noch Leute dabei. Hat man lange nichts gehört. Ja, gut, wenn es die beiden nicht werden, was ich einfach mal hoffen. Ich war übrigens im Chat steht, ich war ziemlich sicher, dass der Hohe den Titel holt. Ich auch. Also beim Deathmatch. Jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert, da macht WXW alles richtig. Ja, das stimmt. Und selbst wenn es den Three-Way gäbe, wäre das Einzige, was für mich sicher ist, ist, dass Man das gepinnt wird. Aber von wem könnte ich halt auch nicht sagen, weil es ist beides, finde ich, möglich. Also die haben echt eine sehr offene Rivalität zwischen Blum und Ahura gebuckt, meines Erachtens. Aber ja, ich glaube, das ist ein Thema, was wir dann nochmal vertiefen können, wenn es wirklich zu diesem Titelmatch kommt. Ich würde jetzt gerne einfach nochmal, wenn du nichts dagegen hast, auf die Card von Shortcut schauen. Gerne. So ein bisschen haben wir ja die meisten Matches ja auch schon besprochen. Ich glaube, ja, Ahura gegen Man, das haben wir gerade drüber gesprochen. Abschiedsmatch. Ich weiß nicht, ob es überhaupt relevant ist, ehrlicherweise, wer das Match gewinnt. Ich könnte mir vorstellen, dass man den Grind eventuell gewinnen lässt, um hier einfach irgendwas aufzubauen, eine zukünftige Titelchance. Wäre auch mein Gefühl tatsächlich gewesen. Ich glaube, das Spotlight wird natürlich hundertprozentig auf Eric LeBlanc und Mike Dee stehen. Ja. Gerichtet sein, das ist vielleicht der richtige Ausdruck, aber ich hätte kann dich mir jetzt auch nicht korrigiert. Ich kann mir wurde letztens auf der Arbeit gesagt, dass Klugscheißer gar keiner mag, seitdem versuche ich das ein bisschen weniger zu machen. Ich werde dich immer mögen. Das ist immerhin einer. Ja. Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass man das Match quasi Secondary dafür nutzt, um eben The Grind nicht nur als Team zu etablieren, sondern eben auch zu sagen, hey, die, weiß nicht, vielleicht pinnen sie ja die Tag Team Champions, einer von beiden. Und ja, genau, könnte ich mir auch vorstellen. Also Mike D wird nicht den Pin einstecken am Ende. Nee. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht pinnt Aigle Blanc und dann Dreisker und dann könnte man trotzdem was. Ich habe keine Ahnung. Die einzigen, die wirklich von dem Sieg profitieren würden, wären in dem Fall ja The Grind. Also genau. Denke ich, ist das hier nicht unwahrscheinlich. Ja, Cleary gegen Al-Ani. Kommt halt drauf an, welchen Weg man beschreiten will. Ich glaube, dass Al-Ani verteidigt, aber LJ Cleary ist auch ein cooler Typ. Also immer recht unterhaltsam. Fände ich auch okay, wenn der gewinnt. Allein der Glaube fehlt mir. Ja, unterschreibe ich so. Ne, ich glaube auch eher, dass Al-Ani nochmal einen Weg gehen wird mit dem Titel zusammen. Und dann irgendwann mal hoffentlich was passiert. Aber ich hoffe einfach mal drauf, dass man jetzt eben diesen von uns vorhin angesprochenen Weg geht. European Title wirklich europaweit so ein bisschen durch die Gegend zu schicken. Das ist ja auch nicht der European Union Title, sonst hätten wir ein Problem natürlich seit dem Brexit. Aber so haben wir ja nochmal Glück gehabt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kontinent gemeint. ja, Shotgun Championship für mich dann schon offener. Könnte ich mir beides vorstellen. Ich wünsche mir fast einen Tischer-Sieg, weil ich es einfach cool finde, den mal wieder irgendwo mit einem Titel zu sehen. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, wäre ich eher bei Hector. Ja, so ein Tischer ist ja wirklich einer, der von Niederlagen nicht krass geschwächt wird. Ne? Also der kommt dann nächsten Monat genauso stark wie und je zurück. Ein Tag-Team-Title-Shot, genau, ist ja völlig egal, so gesehen. Deswegen kann ich mir auch Hector gut vorstellen. Aber ich würde mir auch Tischer wünschen, ehrlicherweise, dass der mal wieder so ein bisschen Gold hat. Natürlich die Frage, wenn du jetzt Richtung Tag-Team-Turnier gehst, dann wird wahrscheinlich auch KXS mit dabei sein und da wäre der Shotgun-Titel vielleicht schon ein bisschen im Weg. Also wenn du halt sagst, irgendwie, wir machen da 8 Teams, wäre schon schön, wenn du 3-4 eigene Teams irgendwie hättest. Ja. So, und du hast jetzt halt hier The Grind, du hast die Tag-Team-Champions, dann hast du KXS und dann wirst du schon fast dünn. Also ich wüsste dann hast du die 4 Fly-Ins noch, die schon bestätigt sind. Ja, ich meine jetzt von den 4 WXW-Teams, wenn du 4 machen willst. Ja. wüsste ich dann schon gar nicht mehr, hast du da eigentlich noch irgendwas? Heroes of Hungary. ja, gute Frage. Also klar, wir können jetzt Bellamy und Haras reinstellen, aber boah, da würde ich eher Rott und Flott nochmal holen oder so. Also Bellamy weiß ich nicht, aber es sollte ja schon, also gar nichts gegen den jungen Mann, so, aber das sollte ja schon irgendwie ein halbwegs etablierte Leute dann sein. Ja, so, für sind Violence is Forever und klatschen den Bellamy da durch den Ring. Wäre auch lustig, aber Nee, für so ein Festival brauchst du halt etablierte Teams, absolut. Genau. Und, also wer Duke da, weißt du, das finde ich voll okay, klar, weil die beiden sind etabliert irgendwo, ne? Aber, aber sonst, finde ich auch schwierig. Ich gucke gerade so die letzten Shows so ein bisschen durch. Da sehe ich jetzt auch nicht so viele Teams, die da noch übrig sind. Ist so der Punkt, den wir vorhin hatten. Die Tag Team Division ist gerade so ein bisschen dünn. Am Straucheln. Sehr dünn besetzt, ja. Youngblood ist weg. Ja, die restlichen Teams sind entweder gerade verletzungsbedingt raus oder schon drin oder beziehungsweise von uns eben reingerechnet. Ja. Ja gut, ein Match haben wir aber noch. Kid Bandit gegen Bobby Guns. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man Kid Bandit holt, um dich verlieren zu lassen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Auch Bobby Guns momentan so in Nirvana des ganzen Booking-Geschehens, dass es eigentlich auch komplett irrelevant ist, ob der Mann gerade gewinnt oder verliert. Ich denke mal, also Kid Bandit ist ja in der amerikanischen Indie-Szene ein etwas beliebterer Name. Also beliebter Name auch definitiv. Und ich denke mal, für die Leute, die sie gerne sehen, wird das hier ein schöner Pop sein. Für Bobby Guns wird es ein Match sein, für Kid Bandit wird es ein Sieg sein, gehe ich mal von aus. Und Bobby Guns wird ja jetzt nicht schwer getroffen von sein, hier sich hinzulegen. Kid Bandit hatte übrigens letztens ein Match gegen Zack Sabre Jr. Im April, also letztens. Aber ja, bei GCW. Ja, da ist er ja auch öfter unterwegs. Richtung GCW. Ja, ich sehe es gerade. Gut, und dann haben wir natürlich das große Shortcut-Match. Und bevor ich meinen Tipp abgebe, diesmal lasse ich dir da einfach das Vorrecht. Es ist super schwierig, finde ich. Also, da tue ich mich noch schwerer als irgendwie bei einem WWE-Rumble. Ich könnte mir... Also ganz kurz an unsere Zuhörer, Pausen muss man aushalten können. Danke. Also ich würde jetzt so als sicheren Tipp tatsächlich Ilya Bloom sagen. Weil ansonsten tue ich mich echt schwer zu sehen, wen man gerade so in der Midcard solide aufbaut, der noch diesen kleinen Push in den Main Event braucht. Was ja dieses Shortcut-Match eben wäre. Und ich könnte mir tatsächlich in dem Fall jetzt vorstellen, dass man Ilya Bloom eben diesen einfachen Weg in das Titelmatch gibt. Wen anders sehe ich im Moment leider nicht. Ich könnte mir vielleicht noch einen Joseph Fenech Jr., den du vielleicht wieder relevant machen willst, dadurch irgendwie vorstellen. Aber ansonsten fällt es mir echt schwer, das zu überblicken und zu sagen, wen ich da in den Main Event ziehen würde darüber. Ich würde Ilya Bloom einloggen. Dann sag ich Meteor. Oha, auch ein guter Tipp. Einfach so, ich finde, das haben sie so verkackt irgendwie mit dem ganzen Aufbau. Nein, ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch geplant. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Aber der ist jetzt wieder nicht da. So, der kommt spät rein, gewinnt das Ding auf einmal. Dann aber bitte mit Turn. Ja, das wär's. Ich denke, dass dann Bloom wahrscheinlich gewinnen wird, der am Ende den Titel, und dass du dann vielleicht mit Meta an den nächsten Gegner hättest, weil Meta an Ahura brauche ich jetzt auch nicht. Dafür sind die sich irgendwie dann auch zu ähnlich in ihrem Auftreten. Allem, wenn Meta dann auch Heal wird, also dann. Ja, dann nicht. Nein, ich meinte, um ihn als Face zu behalten. Aber selbst da sind die beide, also die wirken ja beide doch sehr ähnlich. Könnten ja Brüder sein, so irgendwie, wie die auftreten. Brauche ich jetzt auch nicht. Also ich könnte mir Meteor noch vorstellen, einfach weil ich nicht möchte, dass Ahura oder Ilya Bloom das gewinnen. Das fände ich schon echt, ja, weiß ich nicht. Dann mach's wirklich random und gibst Joseph Fenech Jr., wo du sagst, wir haben gerade keine Story für dich, weil wir die ganze Gruppierung da aus den Shows geschrieben haben. Oder Tiani. Wenn der soweit ist, wäre das auch ein Name. Ja. Aber dann gewinnt das zweimal in Folge. Warum nicht? Aus dem ersten konnte er nicht. Also klar, der konnte den Titel gewinnen, musste ihn aber recht schnell wieder abgeben. Könnte ich mir theoretisch vorstellen. Aber weiß ich nicht. Ist jetzt nur ein Name, der mir auch im Kopf rumgeisterte. Glaube ich aber auch nicht dran. Also ich würde, einfach weil ich nicht möchte, dass Blum oder Ahura gewinnen, sage ich Metehan. Ich befürchte aber, dass du auch recht haben könntest. Ja, Metehan würde ich tatsächlich auch lieber, also ist absolut nicht, weil ich irgendwie Lilia Blum oder Ahura nicht mag. Ganz im Darum Gegenteil. Geht es mir auch nicht. Es wird der Story einfach nicht viel bringen, wenn du die beiden darüber ins Titelmatch bekommst. Wobei Ahura glaube ich tatsächlich nicht. Also wenn dann Blum. Ja. Ja. Weil so dieses, das ist ja schon Lazy Booking. Du lässt den Titelmatch verlieren und dann holt er sich das Titelmatch darüber. Das ist ja schon. Nee. Ja, wenn dann Blum. Die Gefahr sehe ich dann eher bei Blum. Ja. Naja, da sind wir soweit grundsätzlich durch. Ich habe noch zwei Kommentare. Und zwar hat der Amchi geschrieben, er wollte unbedingt ein Feedback da lassen. Er findet es nämlich klasse, dass wir wieder regelmäßig über die WXW berichten, weil die Liga einfach Spaß macht. Er und seine Familie waren in Bad Säckingen unterwegs und schauen regelmäßig die Shows auf YouTube. Das Texas Deathmatch hat seinem 9-jährigen Sohn die Augen geöffnet. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich lasse das mal so stehen mit den Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. ja, der hat bis zum Texas Deathmatch von Mox und Hangman nur noch von diesem Match gesprochen. Zu mir wird selber nur ein Negativpunkt. Das Aufdecken des Ringbodens fand ich suboptimal. Nimmt einem die Illusion, dass sie da auf den Ringboden knallen. Ja, gut, klar, der gibt halt ein bisschen nach. Aber ich kann dir sagen, es tut, also ich glaube, gerade ohne die Matten und so, so viel Immersion ist dann auch nicht mehr. Das wird es tut auch mit Matten weh. Also machen wir uns tut irgendwann vor. Auch mit Matten weh, je nachdem, wie du fällst. Aber ohne kann ich dir versichern, die werden sich schon Schmerzen zugefügt haben. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Daumen hoch. Daumen hoch zurück, wir bleiben auf jeden Fall dran. Das ist zumindest unser Plan. Bisher klappt es ja auch relativ gut. Wir haben uns einfach den Zwang auferlegt, sobald ein Shotgun wiederkommt, müssen wir auch ran. Also von daher, wenn wir diesen Rhythmus so beibehalten, sollten wir das hinbekommen. Wobei ich sagen muss, wir werden Shotgun nachbesprechen und auch ohne Shotgun-Vlog vor dem Turnier auf jeden Fall nochmal einen Preview-Podcast auf das ganze Wochenende machen, um ja nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wir sponsern das ganze Ding hier und werden dann auch wieder einige Interviews haben und keine Ahnung, was wir dann extras raushauen. Das ist alles noch nicht durchgeplant, aber genau, da wird es dann nochmal einen extra Podcast geben. Ansonsten kann man immer sagen, schaut mal nach dem Shotgun-Vlogs bei uns rein. Die Tage danach wird es dann auf jeden Fall was geben. Und All Elite, Baby, ich dachte kurz, der Stefan hat uns einen Kommentar auf YouTube gelassen, aber ich glaube, er war es dann nicht. Vielen Dank für eure Expertise. Kann ja nur mich meinen eigentlich, also gerne. Keine Korrektur? Nein. Okay. Ich hab gehört, Klugscheißer mag keiner. Wieso klopfst du? Ja. Und eine unterhaltsame Stunde. West Side Stories sind zurück. So ist es nämlich. Ich weiß nicht, wie groß die Nachfrage dafür ist, aber könnt ihr vielleicht in jeder Sendung einen 10-Minuten-Newsblog über deutschen Indie-Catch machen? Kurz zusammengefasst, was in den Monaten in Deutschland so passiert ist. Würde mich freuen, wenn ihr darüber nachdenken würdet. Julian hat ja schon geantwortet, habe ich gesehen. Das werden wir mal besprechen, aber er hat da leider recht. Der Tag hat 24 Stunden, wir sind beide berufstätig, machen irgendwie auch noch andere Sachen für wie, gucken auch noch andere Shows, da fällt dann in Deutschland, so schade das ist, aber irgendwie auch wahnsinnig viel hinten runter. Was wir beide noch ab und zu ganz ein bisschen verfolgen, ist die German Wrestling Federation, also die GWF. Ansonsten fehlt uns da wirklich auch ein bisschen die Zeit. Ich würde wahnsinnig gerne auch, vor allem, weil wir hier in NRW ja auch wirklich in einem Ballungsgebiet, was so die kleineren Ligen angeht. Ich würde da wahnsinnig gerne auch öfter mal reingucken, aber mir fehlt auch einfach die Zeit dafür. Na, hier in Dortmund gibt es ja Ligen, in Lügen sind regelmäßig Shows, Oberhausen und so weiter. Wrestling Kult würde ich mir auch am Turnierwochenende wieder reinziehen. Also da hätte ich auch Bock drauf. Ja, möchtest du mitkommen, David? Das können wir gerne mal privat besprechen. Warum ich nicht mit? Nein, alles gut, vielleicht komme ich mit. Ganz ehrlich, ich habe den Zeitplan gar nicht. Also wenn das zum Beispiel morgens nach der Late-Night-Show ist oder so, zeige ich dir auf jeden Fall einen Vogel. Wenn das aber irgendwie an dem Tag ist, jetzt eh nicht so voll ist, warum nicht? Aber das können wir, wie gesagt, außerhalb des Streams nochmal besprechen. Es ist so viel in diesem Ballungsgebiet NRW. Also, ich würde gerne mehr verfolgen, aber mir fehlt die Zeit. Also nicht enttäuscht sein, aber ich glaube, ehrlicherweise würden wir dem Ganzen dann auch nicht so gerecht werden, weil wir dann halt so ein bisschen bei uns, weiß ich nicht, Ergebnisse nachlesen könnten. Aber da habt ihr ja auch nichts von. Also ich sag mal, Ergebnisse vorlesen kann inzwischen jeder Browser. Und überhaupt nicht böse gemeint, aber viel mehr könnten wir da eigentlich nicht machen. Also so, wenn irgendwas Großes ist und wir das mitbekommen, klar kann man das sicherlich mal erwähnen. Genau, so Richtung NXT Europe oder sowas in die Richtung machen wir ja sowieso schon. Ja. Ne, also das war halt im Blick, das könnte ich mir vorstellen. So, und ja, GWF, klar kann man da vielleicht nochmal ein Auge drauf haben, ob da irgendwie nochmal ein besonderer Auftritt war, wobei ich sagen muss, wenn GWF einen besonderen Namen einfliegt, verliert der, weil sie den ins World-Title-Match eigentlich packen. oder der da in No Contest endet und die dann Tag Team Match zusammen gewinnen oder so. Das ist meistens leider auch nicht so super erwähnenswert. Ja, deswegen, also ich denke mal, wir werden es zum Großteil zumindest bei den WXW Westside Stories belassen. Nicht böse gemeint, aber ich glaube, wenn man was macht, dann sollte man sich auch ein bisschen damit auskennen. Ja, und mit mir haben wir jetzt zumindest einen Experten dabei und Julian, den man halt ab und zu mal um seine Meinung fragen kann. Hallo, das bin ich. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also ich bin alles, aber kein Experte für keine Art von Wrestling. Aber wir verfolgen zumindest beide die WXW. Ich glaube, dann können wir auch ein bisschen drüber reden. So, ich habe jetzt auf jeden Fall genug geredet. Ich merke, dass meine Stimme so langsam sagt, jetzt halt doch mal den Mund. Die Zuschauer werden sich es wahrscheinlich auch denken. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, für alle, die hier auch im Chat dabei waren. Genau, es wird in den kommenden Tagen, ich denke, könnte mir vorstellen, erst am Samstag, weil ich glaube, dass morgen die Elite Hour kommt, da bin ich mir aber nicht sicher. Freitag oder Samstag wird der ganze Bums bei YouTube hochgeladen. Ne, vielleicht auch vorher schon, ist ja eigentlich egal, auf der Startseite zu finden sein. Vielleicht wird es auch schon Freitag. Aber das Schöne ist, wenn ihr es bei YouTube und Spotify seht oder hört, dann ist es ja eh schon hochgeladen. Also von daher ist es komplett. Können wir uns irrelevant ausmachen, wie wir gerade planen, es doch anders machen. Ja, genau. Die haben gesagt Samstag, aber war schon Freitag, da Idioten. Naja, du, von mir soll es das gewesen sein. Wie gesagt, nächsten Monat, ich denke mal in ziemlich genau einem Monat wird es weitergehen nach Shortcut to the Top. Wir werden sehen, wer die Abkürzung nimmt und besprechen es dann. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Reinhören, danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich weiter dahin, wenn ihr auch in den Kommentaren oder im Chat aktiv seid, schaut da gerne rein, seid mit am Start. Sagt gerne Hallo, falls ihr uns bei den Shows seht, beim Shortcuts beispielsweise, ne? Daredevil, sagt ja auch schon, ist auch vor Ort, sprecht uns gerne an, wenn ihr uns seht. Und ansonsten sehen wir uns nach dem Shortcut bei den nächsten Westside Stories zurück auf der Westside wieder.